Es war 10 Uhr vorüber, als ich am nächsten Morgen aufwachte. Zerschlagen, müde, die Erinnerung an irgendetwas Grässliches von gestern im Kopf, aber lebendig, hoffnungsvoll, voll guter Gedanken. Beim Heimkommen traf ich auf der Treppe oberhalb der Araukarie mit der Tante zusammen, meiner Vermieterin, die ich selten zu Gesicht bekam, deren freundliches Wesen mir aber sehr gefiel. Die Begegnung war mir nicht angenehm. Ich war immerhin etwas verwahrlost und übernächtig, nicht gekämmt und nicht rasiert. Ich grüßte und wollte an ihr vorbeigehen. Sonst respektierte sie mein Verlangen nach Alleinbleiben und nicht beachtet werden stets. Heute aber schien zwischen mir und der Umwelt ein Schleier zerrissen. Eine Schranke gefallen zu sein. Sie haben gebummelt, Herr Haller. Sie waren ja heute Nacht gar nicht im Bett. Sie werden schön müde sein. Ja, es ging etwas lebhaft zu. Und weil ich nicht stören wollte, habe ich in einem Hotel geschlafen. Aber warum das denn? Mein Respekt vor der Ruhe und Achtbarkeit Ihres Hauses ist eben sehr groß. Manchmal komme ich mir darin geradezu wie ein Fremdkörper vor. Spotten Sie nicht, Herr Haller. Oh, ich spotte bloß über mich selber. Das dürfen Sie nicht. Sie sollen sich in meinem Hause nicht als Fremdkörper fühlen. Herr Haller, Sie sollen leben, wie es Ihnen gefällt und treiben, was Sie mögen. Ich habe schon manche sehr, sehr achtbare Mieter gehabt. Wahre Ausbunde an Achtbarkeit. Aber keiner hat uns weniger gestört als Sie. Trinken Sie einen Tee mit mir? Das ist sehr nett. Gerne. In Ihrem Salon mit den schönen Großväterbildern und Großvätermöbeln bekam ich Tee vorgesetzt. Und wir schwatzten ein wenig. Die freundliche Frau erfuhr, ohne eigentlich zu fragen, dies und jenes aus meinem Leben und meinen Gedanken und hörte mit der Mischung von Achtung und mütterlichem nicht ganz ernst nehmen zu, die kluge Frauen für die Verschrobenheiten der Männer haben. Ich muss Ihnen, bevor Sie gehen, doch einmal zeigen, womit sich mein Neffe neuerdings nach Feierabend beschäftigt. Oh, das ist ja ein Radioapparat. Ja, den hat er selbst zusammengebastelt. Er ist ganz hingerissen von der Idee der Drahtlosigkeit. Dabei hat es die Technik lediglich fertiggebracht, Dinge zu entdecken, welche die Denker vor Jahrtausenden schon gewusst und klüger benutzt haben. Sie haben recht. Das Wesentliche jener alten Erkenntnisse, die Unwirklichkeit der Zeit, ist bisher von der Technik noch nicht bemerkt worden. Aber irgendwann wird wohl auch sie den geschäftigen Ingenieuren in die Finger geraten. Man wird herausfinden, dass nicht nur gegenwärtige Bilder und Geschehnisse uns beständig umfluten, so wie die Musik aus Paris und Berlin jetzt in Frankfurt oder Zürich hörbar gemacht wird, sondern dass alles jemals Geschehene ganz ebenso registriert und vorhanden ist. Also mit oder ohne Draht, mit oder ohne störende Nebengeräusche werden wir eines Tages den König Salomo und den Walter von der Vogelweide sprechen hören. Meinen Sie wirklich? Aber dies alles, ebenso wie die Anfänge des Radios, wird den Menschen nur dazu dienen, von sich und ihrem Ziele wegzufliehen und sich mit einem immer dichteren Netz von Zerstreuung und nutzlosem Beschäftigtsein zu umgeben. All diese kritischen Anmerkungen waren mir geläufig. Doch heute sagte ich sie nicht mit dem gewohnten Ton von Erbitterung und Hohn gegen die Zeit und gegen die Technik, sondern scherzhaft und spielend. Und die Tante lächelte. Und wir saßen wohl eine Stunde beisammen, tranken Tee und waren zufrieden.